27 Lichtjahre von der Erde entfernt, betrat der Telepath John Marshall die Residenz des Tort. Der Herrscher der Pharaonen, der vor den Invasoren aus dem All auf den 11. Planeten des Vega-Systems geflohen war, griff hilfesuchend nach den Händen des Terraners. Die Situation im Vega-System war nach wie vor kritisch, denn die Top-Sieder waren wider Erwarten nicht abgezogen. Sie hielten sich hartnäckig auf den äußeren Planeten. John Marshall, endlich sind Sie da. Helfen Sie uns oder wir sind alle verloren. Tort! Was ist geschehen? Greifen die topsidischen Invasoren an? Noch nicht. Aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie uns auch hier auf Rofus überfallen wollen. Bisher haben die Topsider sich auf den Planeten Ferol konzentriert. Aber damit ist es nun wohl vorbei. Dafür gibt es keine Beweise, Tort. Doch, es gibt sie. Unsere Agenten berichten, dass die Flotte der Echsen Vorbereitungen für einen Angriff auf Rofus trifft. Tatsächlich? Sie haben diese Nachricht über Transmitter erhalten? Ja. Die Topsider haben den Schock ihrer Niederlage gegen Roden überwunden. Jetzt führen sie Patrouillenflüge im ganzen System durch. Ja. Naja, das stimmt allerdings. Also gut. Ich nehme Verbindung mit Roden auf. Alarmieren Sie Ihre Truppen. Wahrscheinlich werden Sie den ersten Ansturm allein abwehren. Das werden wir schaffen. Roden wird die Topsider endgültig aus dem Vega-System vertreiben. Sie können sich darauf verlassen, Tort. Die Topsider! Sie greifen an! John Marshall, helfen Sie uns! Helfen Sie! Soweit ich weiß, ist Roden bereits von der Erde hierher unterwegs. Ich fliege ihm und der Stardust entgegen. John Marshall hatte dem Herrscher der Pharaonen nicht die Wahrheit gesagt. Rodan war noch nicht unterwegs. Er musste erst herbeigerufen werden. Doch die Stardust, das von den Topsidern eroberte arkonidische Schlachtschiff, war schnell. Sie konnte innerhalb weniger Stunden da sein. John Marshall setzte einen Hyperfunkspruch zur Erde ab und flog der Stardust entgegen, um Perry Rodan über die Situation im Vega-System zu unterrichten. John, ich freue mich, Sie zu sehen. Danke, Sir. Ich bin froh, dass Sie mit der Stardust da sind. Ihre Nachricht war nur kurz. Was ist geschehen? Naja, noch nicht viel, Perry. Die Topsider haben den Stützpunkt des Tort angegriffen. Mhm. Die Pharaonen haben sie zurückgeschlagen. Ich fürchte jedoch, dass die Verteidigung der Pharaonen beim nächsten Ansturm der Echsen zusammenbrechen wird. Dazu darf es nicht kommen. Wir werden den Topsidern die Hölle heiß machen. Vor allem das Korps der Mutanten. Bully wird die Leitung übernehmen. Barry, ich werde den Topsidern zuerst mit den Telekineten... Du wirst dich erst einmal nur um die Ortungsgeräte kümmern. Ja. Oder willst du, dass die Topsider uns überraschen? Die Echsen? Perry, mir geht keine Fliege, falls so etwas im All herumschwirren sollte. Und schon gar kein Topsider. Na, dann ist es ja gut, Bully. John, sonst noch Neuigkeiten? Ja, da ist etwas, was mich nachdenklich stimmt. Und, das ist... Der Tort ist doch ein ehrlicher und aufrichtiger Mann. Hm. Aber er verschweigt uns was. Ach. Und was ist das? Die Pharaonen haben Materietransmitter, wie wir wissen. Und sie benutzen sie ständig. Hm. Aber sie haben die Transmitter nicht selbst gebaut. Und sie wären auch nicht in der Lage, einen von ihnen zu reparieren, falls das notwendig wäre. Sie haben den Tort telepathisch belauscht? Das war kaum zu vermeiden. So habe ich erfahren, dass es auf Ferol eine Gruft gibt, die mit fünfdimensionalen Schlössern versperrt ist. Der Tort kann sie nur öffnen, weil seit Generationen überliefert ist, was er dabei zu tun hat. Wie, er hat keine Ahnung, wie das Schloss funktioniert? Nein, nicht die geringste. Die Transmitter sind dem Volk der Pharaonen irgendwann in grauer Vorzeit geschenkt worden. Die Herstellungspläne dafür liegen in der Gruft. Aber die Pharaonen können nichts damit anfangen. Interessant, John. Wer könnte die Transmitter gebaut haben? Ja, der Tort dachte einmal an Wesen, die länger als die Sonne leben. Sagt Ihnen das was? Wie bitte, John? Was war das? Es tut gut, Bully und Sie einmal verblüfft zu sehen, Perry. Wesen, die länger als die Sonne leben? Länger als die Sonne? John, haben Sie auch erfahren, woher diese Wesen gekommen sind? Ja, aus dem Vega-System. Zumindest haben sie vor Jahrtausenden, als die Pharaonen noch Verbindung mit ihnen hatten, hier gelebt. Wir werden mit dem Tort reden, wenn wir die Topsider vertrieben haben. Er soll uns in die Geheimnisse des Transmitters einweihen und uns die Gruft zeigen. Wissen Sie, wo sie ist? In den Gewölben des Roten Palastes auf Ferol. Die Zugänge sind nur dem Tort bekannt. Der Tort ist also der Schlüssel. Der Schlüssel? Wozu, Perry? Der Schlüssel zum ewigen Leben, John. Die Stardust landete auf dem Planeten Rophus und wurde hier in einer gewaltigen Höhle versteckt. Rodan ging sofort nach der Landung zum Tort, dem Herrscher der Pharaonen. Reginald Bull, Crest, der Argonide und John Marshall begleiteten ihn. Rodan, ich bin sehr froh, dass Sie meinem Ruf gefolgt sind. Wir sind den Topsiedern hoffnungslos unterlegen. Sie mit Ihrem Schlachtschiff sind unsere einzige Rettung. Wir werden die Topsieder aus dem Vega-System vertreiben, ohne das Schiff einzusetzen. Ich habe eine Spezialtruppe mitgebracht, die dafür sorgen wird, dass Sie in einigen Wochen nach Ferrol zurückkehren können. Das wäre großartig. Bitte nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie etwas trinken? Oh ja, danke. Von mir bekommen Sie jede nur mögliche Unterstützung. Danke. Meine Mutanten werden ganz allein dafür sorgen, dass den Topsiedern für immer die Lust vergeht, Vega oder Sol anzugreifen. Sol? Dann ist Sol Ihre Sonne. Ja, das ist unsere Sonne. Was ist mit der Transmitterverbindung nach Ferrol? Damit gibt es keine Probleme. Wir stehen ständig mit den Sichers in Verbindung. Kekela leitet den Widerstand auf Ferrol. Ausgezeichnet, dann werden wir dort den Hebel ansetzen. Wir werden noch heute Spezialisten nach Ferrol schicken. Bully, du leitest die Aktion. Mhm. Crest, haben Sie noch Vorschläge? Nein, Perry. Ich ahne, was Sie beabsichtigen und finde keine bessere Lösung. Ihre Mutanten werden den Topsiedern das Fürchten beibringen. Das denke ich auch. Tort, Sie sorgen dafür, dass meine Leute nach Ferrol kommen. Bully, du weißt, was du zu tun hast? Aber sicher doch, Perry. Ach, noch etwas, Tort. Ich möchte von Ihnen in allen Einzelheiten wissen, was vor einigen Jahrtausenden auf Ferrol geschah. Können Sie mir eine Aufzeichnung Ihrer Geschichte geben? Unsere Geschichte? Was hat sie denn mit dem Krieg gegen die Topsieder zu tun, Rodan? Vielleicht nichts, möglicherweise viel. Kann ich Ihre Vergangenheit studieren oder soll sie ein Geheimnis bleiben? Nein. Warum sollte sie? Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Sie verraten mir die galaktische Position Ihres Heimatsystems und ich erzähle Ihnen ein wenig über unsere Geschichte. Auch über jene Wesen, die länger leben als die Sonne? Was wissen Sie davon? Ich weiß es eben. Werden Sie mir sagen, wo diese Wesen leben? Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Die Berichte über diese Wesen verlieren sich in der Vorzeit. Ich kann Ihnen geben, was noch vorhanden ist. Und dann können wir darüber sprechen. Ja, danke. Ich halte das für wichtig, denn wenn diese geheimnisvollen Wesen tatsächlich länger als die Sonne leben, dann müssen sie noch heute existieren, denn ihre Sonne lebt ja auch noch. Mit Hilfe eines Transmitters wechselten Bully und die Mutanten vom Planeten Rophus nach Ferrol über. Dort benutzte Bully den Transmitter im Roten Palast, um sich und die Mutanten direkt in das Hauptquartier der Invasoren versetzen zu lassen. Von einem Versteck aus beobachteten sie die Topsieder. Wurio Zengu, der durch feste Materie hindurchsehen konnte, als ob sie nicht vorhanden sei. André Noir, der jedes intelligente Wesen hypnotisieren konnte. Ensloan, die Telekinetin. Und John Marshall, der Telepath. Mithilfe dieser Mutanten und einer komplizierten technischen Ausrüstung belauschte Reginald Bull den Oberbefehlshaber der Topsieder, Admiral Cracked Orn, und den Kommandanten Tricker Hon. Ein Übersetzungsgerät sorgte dafür, dass sie jedes Wort verstanden. So, das hätten wir. Nur noch diesen Kontakt und dann können wir alle die beiden Echsen belauschen. Achtung! Ich glaube, es geht los. Der Admiral hat die Papiere unterschrieben, die man ihm vorgelegt hat. Psst! Morgen greifen wir den 11. Planeten an, Horn. Der gestohlene Arkonidenkreuzer ist verschwunden. Mit ihm brauchen wir nicht mehr zu rechnen. Wahrscheinlich sind die Pharaonen damit verunglückt, Admiral. Das glaube ich auch, Horn. Wir werden das gesamte Vega-System in Besitz nehmen und hoffentlich auch das Raumschiff finden, das uns mit seinem Hilferuf hierher gelockt hat. Na, hoffentlich. Manchmal meine ich, dass wir uns geirrt haben und in einem falschen System gelandet sind. Bei der großen Entfernung zwischen Topsit und hier ist eine Fehlrechnung durchaus möglich. Die Astronomen des Despoten irren sich nie. Dies ist das richtige System. Wir werden das Schiff finden. Sie wissen, was uns zu Hause erwartet, wenn wir ohne diese Beute zurückkehren. André, jetzt. Hypnotisiere ihn. Schon passiert, Bulli. Zu Hause? Was uns erwartet? Ja, der Despot ist ein Narr. Er ist grausam und ziemlich dumm. Was? Was haben Sie da gesagt, Tom? Sind Sie wahnsinnig? Und Sie sind auch nicht viel besser, Admiral. Was treiben wir eigentlich hier im Vega-System? Wir sollen nach einem verunglückten Raumschiff der Arkoniden suchen. Aber der Despot muss nebenbei auch noch das Volk der Pheronen unterwerfen. Und Sie halten sich an die verrückten Befehle des Despoten. Trecker Hom, im Namen des Despoten, Sie sind verhaftet. Wache! Wache! Admiral? Trecker Hom ist deine Ämter enthoben. Er wird vor Gericht gestellt. Führen Sie ihn ab. Sie sind wohl nicht ganz frisch, was, Admiral? Was? Was haben Sie da gesagt? Ich bin? Alarm! Wachen! Alarm! Admiral, was ist geschehen? Abführen! Alle abführen! Das genügt. Ich schalte ab. Der Admiral ist geschafft. Aber total. Er versteht die Welt nicht mehr. Ja, das geschieht ihm recht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Grausamkeiten dieser Mann zu verantworten hat. Wir werden ihn dazu bringen, dass er an Geister glaubt. Moment mal, Bulli. Admiral Orn hat sich wieder etwas erholt. Er lässt seine Offiziere zu einer Einsatzbesprechung rufen. Nach der Konferenz will er dem Despoten über eine Hypercom-Verbindung berichten. Dem Despoten? Ja. Er will mit dem Herrscher der Topsieder reden? John, Sie irren sich. Wissen Sie, wie weit der Planet Topsied von hier entfernt ist? Er will es wirklich, Bulli. Seine Gedanken verraten es mir. Das wäre ein Direktgespräch über 800 Lichtjahre. Unglaublich. Ein Direktgespräch über 800 Lichtjahre. Was hat er vor? Er will den Despoten um die Erlaubnis bitten, die Pheronen an allen Fronten anzugreifen. Aber dann hat er noch was gesagt. Aber ich weiß nicht, was er damit meint. Womit? Ja, er sagte etwas von einer falschen Welt. Die richtige aber werde er schon noch finden. Damit meint er die Erde. Leben wir auf der Erde länger als die Sonne? Was? Was war das, André? Sagen Sie das nochmal. Sie haben sich nicht verhört, Bulli. Admiral Orn sprach von der richtigen Welt, deren Bewohner länger als die Sonne leben. Wann ist diese Konferenz? In einer Stunde. Danach folgt das Gespräch mit Topsied. In einer Stunde. Gut. Die Topsieder können sich auf was gefasst machen. Bulli machte die Konferenz mit Hilfe der Mutanten zu einer Katastrophe für Admiral Cracked Orn und seine Offiziere. Und mit den parapsychischen Fähigkeiten der Mutanten vereitelte er auch den Angriff der topsidischen Flotte auf die Pheronen. Ihm war es zuzuschreiben, dass Rock Goa als neuer Kommandant der Topsider eingesetzt wurde. Unmittelbar nach diesen beiden Einsätzen des Mutantenkorps kehrten Roden und Reginald Bull mit dem Transmitter zum Planeten Rofus zurück. Sie gingen in den Palast, um dort mit dem pheronischen Wissenschaftler Losso Scheer zu sprechen. Hier entlang, Bulli. Da hinten wartet Ishimatsu auf uns. Ich möchte sie als Telepathin dabei haben. Sie soll diesen Losso Scheer überwachen, mit dem der Tort uns zusammenbringt. Wenn er lügt, wird sie dir ein Zeichen geben. Genau so ist es. Blödsinnige Situation. Wir helfen den Pheronen, wo wir nur können, aber sie misstrauen uns. Das müssen wir verstehen, Bulli. Ich möchte etwas über ein uraltes geschichtliches Ereignis wissen, von dem die Pheronen kaum noch Einzelheiten kennen. Und bei dem es um den Materietransmitter geht, den Sie als Ihr Geheimnis hüten. Du meinst, jemand hat den Pheronen den Materietransmitter geschenkt? Ja, und ich möchte wissen, ob das Unsterbliche waren. Vielleicht erfahren wir es gleich. Aber da ist Ishimatsu. Hallo, Ishi. Hallo. Losso Scheer wartet schon auf uns. Er ist gleich hier in diesem Raum. Kommen Sie. Danke. Paul Roden und Reginald Bull. Ich freue mich. Der große Tort hat mir gesagt, was Sie wissen möchten. Es ist ein heikles Thema, aber wir sind Freunde und sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Danke, Losso Scheer. Der Transmitter ist eine geniale Konstruktion und ich würde gern wissen, warum die Pheronen heute nicht mehr in der Lage sind, solche Geräte zu bauen. Sie haben es noch nie gekonnt. Wir haben die Transmitter von einem fremden Volk, dem wir einen großen Dienst erweisen konnten. Sie haben uns Transmitter und eine Bauanleitung gegeben, aber wir werden erst Transmitter bauen können, wenn wir die nötige Reife erlangt haben. Ich verstehe. Daher liegen die Pläne in einem Gewölbe des Roten Palastes auf Ferrol. Durch fünfdimensionale Schlösser und ein fünfdimensionales Schutzfeld gesichert. Es ist unmöglich, in dieses Gewölbe zu kommen, es sei denn, man denkt fünfdimensional und findet den Schlüssel. Wer waren diese Fremden? Sie kamen aus dem Weltraum und mussten auf Ferrol notlanden. Wir haben ihnen geholfen zu überleben. Sie haben Transmitter gebaut und sind wahrscheinlich mit deren Hilfe zu ihrem Heimatplaneten zurückgekehrt. Und wo war dieser Planet? In unserem System. Wir vermuten, dass es der 10. Planet war. Wir waren mittlerweile mit unseren Raumschiffen dort, mussten aber feststellen, dass diese Welt niemals Leben getragen hat. In dieser Beziehung haben unsere Freunde gelogen. Weitere Kontakte hat es nicht gegeben? Nein, wir haben die Fremden, die von sich sagten, dass sie länger als ihre Sonne leben, nie wieder gesehen. Vielleicht sind sie doch irgendwann gestorben. Tja, vielleicht. Oder ihre Sonne lebt nicht mehr. Während die Topsieder auf dem Raumhafen des Planeten Ferrol auf das Raumschiff der Untersuchungskommission von Topsied warteten, drang Perry Rhodan zusammen mit den beiden Teleportern Taku Kakuta und Rast Chubai in den Roten Palast ein, der von den Topsiedern besetzt wurde. Irgendwo tief unter dem Palast musste das Gewölbe mit dem fünfdimensionalen Schloss sein. Unbemerkt von den Topsiedern stießen die drei Männer bis zu einem Gang vor, der in einem Raum von etwa 50 Metern Länge endete. Hier muss es sein, wenn Wurio Sengo recht hat. In der Mitte dieses Raumes soll das Gewölbe sein. Aber da ist nichts. Wurio muss sich geirrt haben. Vielleicht ist unter uns noch eine weitere Höhle. Ich werde nachsehen. Ich teleportiere nach unten. Gut, Ras, wir warten. Wenn da unten nur Felsen sind, wirft es ihn zurück. Hoppla, da ist er ja schon. Nichts. Da unten ist nur gewachsener Fels. Also muss das Gewölbe hier, direkt vor uns sein. Ja, ist es auch. Es ist fünfdimensionaler Struktur, deshalb können wir es auch nicht sehen. Kommen Sie, wir gehen weiter. Wenn da wirklich was ist, stoßen wir gleich darauf. Hier ist es. Dachte ich es mir doch. Eine materiell gewordene Spiegelung, eine feste Vision. Großartig, aber unerklärlich. Es ist nichts zu sehen und doch ist eine feste Wand vor uns. Man kann sie fühlen. Ich will versuchen, ob ich hindurch teleportieren kann. Nein, Taku, warten Sie. Zu spät. Er ist weg. Ah! Taku! Was war das? Die Barriere. Sie sind gegen die Barriere geprallt. Materialisierten und fielen zu Boden. Sie können die Barriere nicht mit einem Teleportersprung überwinden. Nein, offensichtlich nicht. Unheimlich ist das. Es ist eine Art Energieschirm, nicht wahr? Nein, Ras. Einen Energieschirm würde ein Teleporter überwinden, aber niemals ein fünfdimensionales Feld. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber ich ahne die Zusammenhänge. Dann werden wir ebenso scheitern wie die Ferronen. Ja, warten wir es ab. Wir haben das Positronenhirn der Stardust. Vielleicht kann es uns eine Antwort geben. Sie glauben, dass wir hinter das Geheimnis dieses unsichtbaren Gewölbes kommen werden, nicht wahr? Ja, Taku. Davon bin ich überzeugt. Kommen Sie jetzt, wir gehen nach oben. Ich glaube, dass wir einer wirklich großen Sache auf der Spur sind. Mehr als 200 topsidische Raumschiffe standen auf dem Raumhafen von Ferrol. Rock Gore, der neue Admiral der Raumflotte, hatte alles für eine Direktübertragung zum Despoten vorbereitet. Von einem Versteck im Raumhafengebäude aus beobachteten Reginald Bull und die Mutanten Wurio Sengu, Anne Sloan, André Noir und John Marshall die Ankunft der Kontrollkommission. Die Kommission ist da. Ich schalte die Abhörgeräte ein. Gut, André. Mal sehen, was Rockgur zu melden hat. Dem flattern die Hosen. Er hat Angst vor uns und davor, dass wir für einen Skandal sorgen könnten. Womit er nur zu Recht hat. Ich habe eingeschaltet. Begrüße ich den Kommissar des Despoten auf der eroberten Welt Vega 8, genannt Ferrol. Ich melde, die Lage ist ruhig. Unsere Streitkräfte sind überlegen und die endgültige Vernichtung des Feindes steht kurz bevor. Seine Rede wird nach Topsid übertragen. Der Despot hört jedes Wort. Und er sieht, was hier passiert. Wir kämpfen nicht allein gegen die Feronen, sondern auch gegen die Arkoniden. André, das ist die Chance für dich. Übernimm den Admiral. Bin schon dabei, Bulli. Wir haben natürlich einige Schwierigkeiten. Topsider werden verzaubert. Gegenstände schweben in der Luft. Raumschiffe geraten außer Kontrolle und beschießen die eigenen Schiffe. Was ist das? Eben hast du etwas ganz anderes gesagt, Rockor. Die Arkoniden helfen den Feronen. Sie haben neue Waffen, mit denen sie die Gehirne anderer Wesen beeinflussen können. Sie können sogar die Kontrolle über unsere Schiffe übernehmen. Deshalb meine Empfehlung, wir sollten sofort abziehen. Wir haben hier nichts verloren. Hier spricht der Despot. Was ist los auf Ferrol? Nieder mit dem Despoten. Hört nicht auf diesen Narren. Nieder mit dem Kommissar. Das ist Meuterei, Despot. Was soll ich tun? Wie lauten die Befehle? Tod allen Meuterern. Das ist ein Wort. Wer hat auf wen geschossen? John. Rocco hat den Kommissar getötet, Bulli. Was ist jetzt, John? Jetzt haben sie Rocco umgebracht. Da unten herrscht ein einziges Chaos. André, ich möchte, dass wenigstens eines der Raumschiffe startet und außer Kontrolle gerät. Schaffen Sie das? Kein Problem, Bulli. Ich habe bereits einen Kommandanten im Visier. Passt Sie auf. Es geht los. Wir verlassen Ferro. Das Durcheinander ist vollkommen. Die Mannschaften flüchten in ihre Schiffe. Der gute alte Craig Dorn hat das Kommando übernommen. Hören Sie! In die Raumschiffe. Das ist sein eigener Entschluss. Ich habe ihn nicht beeinflusst. Bald in Schwierigkeiten. Sie haben die Kontrolle. Treibt sie hinaus in den Raum. Die Aktion war ein voller Erfolg. Genau, Erfolg! Mithilfe des Transmitters kehrten Bulli und die Mutanten zum Planeten Rofus zurück und unterrichteten Perry Rhodan über den Abzug der Topsider. Dieser wartete zusammen mit Crest und Thora auf den Herrscher der Feronen. Crest, Thora, wir müssen den Transmitter haben. Es gibt eine Formel, eine Art Codewort, das nur dem Tort bekannt ist. Das ist der Schlüssel zur Gruft. Und Sie glauben, der Tort wird Ihnen diese Formel verraten? Er muss, Thora, er muss. Moment, er kommt. Perry Rhodan, Sie wollten mich sprechen? Tort, die Topsider haben Ferrol geräumt. Wir können uns jetzt von ihnen verabschieden. Aber die Topsider haben das Vega-System nicht verlassen. Noch können wir auf ihre Hilfe nicht verzichten, Rhodan. Sie erwarten Hilfe von mir? Aber Sie denken nicht daran, mir entgegenzukommen. Sie wissen, dass ich die Konstruktionspläne für den Transmitter will. Sie geben nicht auf, nicht wahr, Rhodan? Sagen Sie mir, was geschieht, wenn Sie Transmitter bauen können? Darauf lassen Sie mich antworten. Tort. Bitte, Crest. Für Sie wird sich überhaupt nichts ändern. Durch die Transmitter wird der Transport in gewissen Bereichen erleichtert. Das ist alles. Jene, die uns das Geheimnis übergaben, legten Wert darauf, die Transmitter nur demjenigen in die Hände zu geben, der geistig reif genug dafür ist. Meinen Sie nicht, dass wir die nötige Reife haben, wenn es uns gelingen sollte, die Gruft mit der Formel zu öffnen, mit der Sie selbst nichts anzufangen wissen? Nun gut. Vielleicht haben Sie recht. Die Formel ist leicht zu behalten, aber sie ergibt keinen Sinn. Wie lautet die Formel? Dimension X, Pentagon, aus Raumzeit simultan. Das ist alles. Das ist wirklich alles? Ja. Wir kennen diese Worte seit Jahrtausenden, aber ihr Sinn blieb uns verborgen. Ich hoffe, ich sehe Sie später bei unserem Siegesfest. Sehr gern, Todd. Wir danken Ihnen. Bis später. Weg ist er. Ich habe keine Ahnung, was die Worte bedeuten. Was ist mit der Formel? Was fragst du mich, Bulli? Woher soll ich das wissen? Na, wen soll ich denn sonst fragen? Den, den ich auffragen werde. Hey, hey, lauf nicht weg. Wen willst du fragen? Das positronische Supergehirn auf der Stardust, mein Lieber. Wen denn sonst? Perry Rhodan nahm nur kurz an den Siegesfeiern der Feronen teil. Dann zog er sich zu dem Positronenhirn der Stardust zurück, um der Vergangenheit das große Geheimnis zu entreißen. Er legte dem Positronenhirn die Formel des Tort vor. Als Rhodan bald darauf die Lösung erhielt, betrat Crest die Zentrale. Ich wusste, dass Sie den einzig richtigen Weg wählen würden, Perry. Gab es einen anderen, Crest? Das Positronenhirn denkt fünfdimensional. Das ist richtig. Und wo lag die Schwierigkeit? Das Geheimnis liegt in dem Begriff simultan. Auch Pentagon spielt eine Rolle und alles zusammen ergibt ein vernünftiges Bild. Das haben wir erwartet. Oder nicht? Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich ein wenig enttäuscht. Die fünfdimensional gesicherte Gruft ist eigentlich eine ganz normale vierdimensionale Sache. Die Dokumente existieren, aber nicht in der Gegenwart. Als Schutzschirm wirken umgewandelte Radiowellen weit entfernter Funksterne, also kosmische Strahlen. Hinzu kommen einige technische Einrichtungen. Lichtumbiegungseffekte und Energiemauern. All diese Hindernisse lassen sich ausschalten, wenn verschiedene Ereignisse simultan stattfinden. Und wie wollen Sie diese Ereignisse herbeiführen? Mit Hilfe der Mutanten. Tanaka Saiko kann Funkwellen empfangen, verstehen und beeinflussen. Wenn es ihm gelingt, die Radiowellen umzulenken, die den Energieschirm bilden, kehren die Dokumente der Gruft in die Gegenwart zurück. Und wir können sie an uns nehmen. Ach, so einfach ist das? Einfach. Das ist schwierig genug. Allein schafft Tanaka Saiko es auf keinen Fall. Er braucht die Hilfe der anderen Mutanten. Ach, Tora, gut, dass Sie kommen. Wir haben die Antwort. Tatsächlich? Was wird denn mit den Konstruktionsplänen geschehen, wenn Sie sie haben, Roden? Wenn er Zugang zu Ihnen findet, Tora, so hat er ein Anrecht darauf. Denn dann hat er den Reifebeweis geliefert. Mit Hilfe eines argonidischen Positronenhirns. Das nicht mehr existieren würde, wenn er uns auf dem Mond der Erde nicht geholfen hätte. Das lässt sich allerdings nicht leugnen. Was aber wird Rodan mit den Plänen anfangen? Ist das nicht seine Sache? Was spricht dagegen, dass er Transmitter baut? Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, Tora. Das Geheimnis gehört uns allen. Vertrauen Sie mir. Ich habe meine Zweifel und das wird sich auch nicht ändern. Und Sie, Crest? Werden Sie auch von Sorgen geplagt? Zusammen mit Perry Rodan und Reginald Bull kehrten Wuryu Sengu, Tanaka Saiko, Anne Sloan, Ras Chubai und Ishimatsu in die Höhle unter dem Palast zurück. Sie hofften mit vereinten Kräften in die unsichtbare Zeitgruft eindringen zu können. Nun, Tanaka, was sagen Sie zu meiner Theorie mit den kosmischen Strahlen? Sie stimmt, Perry. Die kosmischen Strahlen werden in diesem Saal gebündelt. Dort oben an der Decke. Sie bilden dann einen Kegel zum Boden herunter, durch den ich nicht hindurchsehen kann. Kosmische Strahlen sind meiner Meinung nach mit der Zeit identisch. Sie stammen also aus der vierten Dimension. Glauben Sie, dass Sie die Funkwellen der Radiosterne umlenken können? Ja, zusammen mit N müsste das eigentlich gelingen. Diese Strahlen sind Materie, wenn auch in anderer Form. Hier, meine Hand, N. Ja, vielleicht schaffen wir es. Konzentriert euch. Leise jetzt. Ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir müssen es schaffen. Da. Da ist deine Kassette. Jetzt ist sie wieder verschwunden. Was war das? Eine Kassette? Eine kleine, schimmernde Kassette. Sie schwebte mitten im Raum. Ich sah sie nur eine Sekunde lang. Dann war sie verschwunden. Also geht es. Tanaka und N, Sie müssen es noch einmal versuchen. Ras Chubai wird springen, sobald Sengu die Kassette sieht. Perry, was passiert, wenn N und Tanaka nicht lange genug durchhalten und Ras noch in der Gruft ist? Da war eine Kassette. Ich habe sie deutlich gesehen. Ras wird sie herausholen. Er hat Zeit genug. Er soll teleportieren, sobald ich ihm das Zeichen gebe. Gut, Wuryu. Hoffentlich kann ich die Kassette sehen, wenn ich in der Gruft bin. Aber sicher, Ras. In der Gruft wird dir alles ganz normal vorkommen. Also gut. Ich bin bereit. Dann los. Gut. Ras, aufgepasst! Da, die Kassette. Jetzt sehe ich sie auch. Ras, du bist dran. Ah! Anne, was ist geschehen? Anne, was ist denn? Er ist verloren. Ras ist noch in der Gruft. Er ist verloren. Ras ist eingeschlossen. Anne, hören Sie doch, was ist los? Es war zu viel. Die Anstrengung. Ich konnte nicht mehr. Sie müssen es noch einmal versuchen, sofort. Ras ist noch in der Gruft. Wollen Sie ihn denn im Stich lassen? Tanaka, was ist mit Ihnen? Wir schaffen es, Perry. Keine Sorge. Wir holen Ras und die Kassette heraus. Kommen Sie, Anne. Ja, Tanaka. Ja. Ras braucht uns. Ihre Hand, Anne. Gut so. Los jetzt. Konzentrieren Sie sich. Kommen Sie. Ich brauche Ihre ganze Kraft. Anne, jetzt! Ja. Sehen Sie, Ras hat die Kassette. Ras! Ihr habt es geschafft! Sie sind zurück. Toll. Ich fürchtete schon, Sie kommen nicht mehr heraus. Entschuldigen Sie. Ich bin ziemlich fertig, Barry. Es waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. Minuten? Wieso Minuten, Ras? Sie waren doch keine 20 Sekunden in der Gruft. Unmöglich. Ich war dort und ich fiel heraus. Ich habe die Sterne gesehen. Immer weiter habe ich mich von hier entfernt. Wie weit, ich weiß es nicht. Irgendwann stürzte ich zurück. Es war eine Reise durch die Zeit, Ras. Und sie wurde dadurch ausgelöst, dass Anne und Tanaka die Radiowellen umlenkten. Sie haben es überstanden, egal ob die Reise nun Minuten oder Sekunden gedauert hat. Und wir haben die Kassette. Und darauf kommt es an. Hoffentlich können wir sie öffnen. Schon auf dem Wege zur Stardust gelang es, die Kassette zu öffnen. Sie enthielt die Baupläne für Transmitter und einige weitere Papiere. Doch Rodan kam vorläufig noch nicht dazu, sich damit zu befassen, denn noch waren die Topsieder nicht aus dem Vega-System vertrieben. Daran wurde Rodan nachhaltig erinnert, als Bully mit dem Gleiter vor der Stardust landete. Es schien, als stürze ein Meteor auf den Raumhafen der Hauptstadt von Ferrol herab. Wenn das nicht Nissen ist, verschlucke ich meinen Raumhelm. Dass dieser Mensch nicht vernünftig landen kann, sieh dir das an, Perry. Das ist doch... Ich kann mich erinnern, dass du noch ganz andere Landungen gebaut hast, Bully. Das war zwingende Notwendigkeit. Weißt du doch. Ey, sag mal, was ist mit Nissen los? John, können Sie seine Gedanken erfassen? Das ist eine Notlandung, Bully. Nissen hat Deringhaus an Bord. Deringhaus hat schwere Verbrennungen. Bei den 6 Monden ist die Hölle los. Ras, kommen Sie. Ich muss mit Nissen sprechen. Er steigt aus. Major Nissen, was ist passiert? Die Echsen haben sie auf den 6 Monden des 40. Planeten festgesetzt. Der größte Mond wird zu einem Fort ausgebaut. Deringhaus ist mitten in eine Nachschubflotte geraten. Er hat Verbrennungen und muss sofort behandelt werden. Ras Chubai bringt ihn in die Krankenstation. Niemand konnte das schneller als der Teleporter. Sie haben recht, Perry. Ich übernehme Deringhaus. Bin schon unterwegs. Kaum war Perry Rodan in die Stardust zurückgekehrt, als Crest und Tora auch schon bei ihm erschienen. Die Kommandantin des vor nunmehr 4 Jahren vernichteten Forschungsschiffes gab sich kühl und zurückhaltend. Mit jeder Geste gab sie zu verstehen, dass sie sich Rodan überlegen fühlte. Crest, Tora, Sie sehen aus, als ob Sie etwas auf dem Herzen hätten. Wir müssen mit Ihnen reden. Oh ja, ich verstehe. Sie wollen mir klarmachen, wie unbedeutend wir ohne Sie wären und dass es nur ein bedauerlicher Zufall war, der Sie auf dem Mond der Erde landen ließ. So ist es, Rodan, genauso. Glauben Sie wirklich, dass ich Zeit für ein derartiges Gerede habe? Barbar. Vielen Dank. Es waren gewöhnlich die Barbaren, die Kraft ihres gesunden Geistes und ihrer körperlichen Stärke zerfallene Weltreiche übernahmen und wieder aufbauten. Ich muss Sie an unsere Forderung erinnern. Forderung? Ach ja, Sie hatten sie schriftlich eingereicht. Ja doch, richtig. Sie wollen das Kommando über die Stardust. Allerdings. Und? Was sagen Sie dazu? Oh, ich muss Sie enttäuschen, Tora. Dieses Schlachtschiff ist von uns Terranern erobert worden. Die Befehlsgewalt habe ich und dabei bleibt es auch. Schlagen Sie sich den Gedanken aus dem Kopf, dass Sie mit der Stardust nach Arkon fliegen werden. Rodan, wir haben ein Recht darauf. Sie werden... Ich werde gar nichts. Die Erde ist nur 27 Lichtjahre von hier entfernt. Die Topsieder suchen. Ich werde es nicht darauf ankommen lassen, dass Sie die Erde finden. Bringen Sie uns nach Arkon. Die Imperiumsflotte wird Ihnen helfen, die Topsieder zu verjagen. Ich sehe meinen Auftrag, den Planeten des ewigen Lebens zu finden, als erledigt an. Bringen Sie Tora und mich nach Hause. Nein, ich werde hierbleiben und die Topsieder vertreiben, damit sie die Erde nicht doch noch entdecken. Rodan, Sie sollten einmal darüber nachdenken, wie unwichtig die Menschheit im Rahmen der galaktischen Geschehnisse ist. Unwichtig wird sie erst, wenn sie durch Degeneration gelähmt wird. Ich könnte Ihnen da ein Beispiel nennen. Ach, seien Sie still, Barbar. Nun gut. Crest, vorläufig steht ein Raumflug nach Arkon nicht zur Debatte. Warten Sie ab, bis wir die Topsieder verdrängt haben, dann sehen wir weiter. Ist das Ihr letztes Wort? Ich sehe, Sie haben mich verstanden, Tora. Schon bald nach dem Gespräch mit den beiden Arkoniden empfing Rodan weiteren Besuch in der Hauptleitzentrale der Stardust, wo sich mittlerweile auch Reginald Bull, einige Mutanten und erneut Thora und Crest eingefunden hatten. Auf einem Tisch lag eine Karte des Vega-Systems, die von der Zentralpositronik der Stardust angefertigt worden war. Rodan legte sie dem pharaonischen Wissenschaftler Loss O'Shea vor, der sich ebenfalls in der Zentrale aufhielt. Loss O'Shea, wir haben den 10. Planeten dieses Sonnensystems untersucht. Auf ihm hat es niemals Leben in irgendeiner Form gegeben. Sie wissen doch, dass wir selbst das auch schon festgestellt haben. Wir sollten Loss O'Shea keinen Vorwurf daraus machen, dass wir den Planeten nicht finden, den wir suchen. Für mich steht fest, dass wir im falschen Sonnensystem sind. Bulli, diese Karte ist vor 10.000 Jahren von den Arkoniden positronisch gespeichert worden. Der Planet des ewigen Lebens befand sich wirklich im Vega-System. Er kreiste zwischen dem 9. und dem 11. Planeten um die Sonne. Klar, deshalb nannte man ihn ja auch den 10. Planeten. Bulli, ich bin ganz sicher. Die Wesen, die länger lebten als die Sonne, waren im Vega-System beheimatet. Waren? Wie meinst du das? Die Kartei der Arkoniden spricht von 43 Planeten. Jetzt gibt es hier aber nur noch 42 Welten. Zwischen dem 9. und dem 11. Planeten besteht eine Lücke. Dort muss ein Planet gewesen sein. Moment mal, Perry. Du willst doch nicht damit sagen, dass dem Vega-System ein Planet fehlt. Doch, genau das. Wie wäre das zu erklären, Perry? Mit einem absolut fantastischen Unternehmen, Crest. Der 10. Planet hat irgendwann das Vega-System verlassen. Das ist doch verrückt, Perry. Man kann nicht einfach mit einem ganzen Planeten und seinen Bewohnern verschwinden. Du wirst dich wundern, Bulli. Sie haben also die Spur verloren, Rodan. Wie recht Sie haben, Thora. Es sieht so aus, als ob die Unsterblichen ihr Geheimnis für sich behalten wollten. Och, wie enttäuschend für Sie, Barbar. Thora, ich sagte, es sieht so aus, als ob die Unsterblichen schweigen wollten. Tatsächlich, aber sind Sie bereit, einem gleichwertigen Volk das Geheimnis mitzuteilen? Ach wirklich, und Sie sind gleichwertig? Wir haben Beweise für diese Überlegung. Die Materietransmitter bilden den Anfang der Spur. Die Unsterblichen wollten, dass sie die Aufmerksamkeit fremder Intelligenzen erregen. Ich gebe zu, das hat etwas für sich. Nur fünfdimensional denkende Wesen können die Wirkungsweise der Transmitter verstehen. Damit haben wir die erste Bedingung. Das Geheimnis der Unsterblichkeit soll auf Wesen beschränkt bleiben, die fünfdimensional denken können. Tun wir das vielleicht, Perry? Wir doch nicht. Unsere Positronenhirne denken so. Sie haben uns den Weg zur Gruft gewiesen. Bereiten wir uns auf eine Jagd durch den Weltraum vor, auf die Suche nach dem ausgewanderten Planeten und auf eine Jagd durch die Jahrtausende. Sie sind sich Ihrer Sache sehr sicher, Rodan. Ja. Ich bin überzeugt, dass wir bald eine neue Spur der Unsterblichen entdecken werden. Sie wollen, dass sie eines Tages gefunden werden, aber sie sorgen dafür, dass nur die Richtigen ihrer Spur folgen können. Harry. Und die Richtigen? Das sind wir? Ja, Crest. Wenn wir die Unsterblichen finden... Ja.